Sicher, aber das wird ihn mitnehmen. Besser jetzt, dann hat er es hinter sich. Holen Sie seine Frau. Es wird alles gut, Herr Meissner.